du kannst, das kann ich viel besser. Ja, ich kann alles viel besser als du. Wer kann es besser und wer bekommt deshalb die für den Wahlkampf überaus nützlichen Fotos mit dem in Deutschland so beliebten US-Präsidenten? Angela Merkel ist qua Regierungschefin klar im Vorteil, Ober sticht unter, der Vizekanzler und Kanzlerkandidat hat das Nachsehen. Im immer weiter schrumpfenden Deutschlandprogramm von Barack Obama, in dem Berlin zum zweiten Mal nicht vorkommt, ist kein Platz für ein gesondertes Treffen mit dem Außenminister, obwohl der sich schon, wie Millionen Deutsche, frühzeitig im US-Wahlkampf als Obama-Fan geoutet hatte. Thank you. Thank you. Frank-Walter Steinmeier war es, der sich für den amerikanischen Hoffnungsträger stark machte und seinen Wunsch nachvollziehbar fand, am 24. Juli vorigen Jahres am Brandenburger Tor zu sprechen. Die Kanzlerin wollte diesen Platz echten Präsidenten vorbehalten wissen, nicht an Präsidentschaftskandidaten vergeben. Der musste an die Siegessäule rücken, was Obama-Begeisterten als kleinlich erschien. Die CDU-Chefin wiederum Punkte kostete. Kannst du nicht, kann ich doch, kannst du nicht, kann ich doch. Das Verhältnis der Bundeskanzlerin zu Barack Obama ist gut. Bemüht sich der Regierungssprecher, jeden Zweifel an Frau Merkels Sympathien für Obama zu zerstreuen. Es ist herzlich, es ist noch deutlich intensiver geworden in den 5 Tagen Anfang April. Der SPD-Vize und Merkel-Rivale dagegen bot dem gewählten, aber noch nicht einmal vereidigten US-Präsidenten in einem offenen Brief seine Unterstützung in verschiedenen außenpolitischen Feldern an, setzte sich für die Aufnahme von Guantanamo-Häftlingen in Deutschland ein und hat längst im Unterschied zu Frau Merkel seinen Antrittsbesuch in Washington absolviert. Freilich nur bei Amtskollegin Hillary Clinton. Obama hatte keine Zeit. Wie jetzt in Dresden und Weimar, wobei nicht klar ist, ob er überhaupt die Dichterstadt sieht. Würde Steinmeier Obama treffen wollen, ginge das nur in dem sogenannten erweiterten Gesprächskreis, der sich dem Vier-Augen-Treffen mit der Kanzlerin anschließt und mit ihr zusammen stattfinden würde, erklärt Regierungssprecher Ulrich Wilhelm. Der erweiterte Kreis wäre die Möglichkeit gewesen, auch für den Außenminister mit dabei zu sein. So hatten wir es im Rathaus in Baden-Baden gemacht. Warum der Außenminister nicht selbst kommt und es voraussichtlich dabei belässt, den deutschen Botschafter in den USA, Chariot, oder einen Staatssekretär zu schicken, konnte sein Sprecher Andreas Peschke heute nur unvollständig erklären. Also ein wichtiger Besuch, aber ein kurzer Besuch. Die Planungen stehen noch nicht ganz fest. Natürlich haben die Bundeskanzlerin und der Bundesaußenminister auch in der Vorbereitung des Besuches miteinander gesprochen. Was sie konkret im Detail besprochen haben, das habe ich allerdings hier nicht zu berichten. Die Tatsache, dass Obama Deutschland zum zweiten Mal besucht, sei der Bundesregierung Grund genug zur Freude. Fragt sich nur, für wen mehr.